frei. Dieser Text trägt für mich sehr viel Hoffnung in sich. Ich glaube, dass ein starker Wille sehr viel verändern kann und man sich von Zwängen und Erwartungen befreien kann, wenn man Mut zur Andersartigkeit hat und zu sich selbst steht. Frei war ursprünglich als Bonustrack gedacht und ist auch als letztes Lied entstanden mit einem gewissen Abstand zu den anderen Songs. Wir haben dann die Aufnahmen dafür begonnen, den Gesang aufgenommen und Krishan hat sich um die Produktion gekümmert und ja, das Lied ist uns dann irgendwie so ans Herz gewachsen und wir fanden es dann so, ja, auch so erfreulich, wie sich's entwickelt hat, dass wir beschlossen haben, dass es auf jeden Fall Platz auf dem Album finden sollte.